Was? Ihr singt es nicht mehr hier? Das Lied vom Polenmädchen? Noch eine Runde Bier, das aus dem Polenstädtchen. Was haben wir gelacht? Erzählt, wie man's hier macht. Bei Regen, Sonne, Wind, Maruschka hieß das Kind. Was habt ihr da gesagt? Die ist ja hier gewesen. Geschuftet Tag und Nacht in Küche und am Tresen. Das Geld, das sie gekriegt, sofort nach Haus geschickt. Ja, unser Geld ist gut und Polen ist kaputt. Was ist dann passiert? Ihr seid nicht dabei gewesen. Man hat sie massakriert, direkt hier hinterm Tresen. Doch vorher noch, ja, weil drei Burschen knallevoll. Doch Absicht war es nicht, erklärte das Gericht. Was? 3 Jahre nur und dann? 2 Brüder sind gekommen. Der Marek, der Jan, nahm sich vorgenommen, die Dreie aus der Stadt, was von denen hat jetzt keiner mehr ein Schwanz, doch sonst sind sie noch ganz. Man hat sie nicht gekriegt. Die sind zurück nach Polen. Von da kann man sie nicht zurück nach hier hinholen, erklärte das Gericht. So, und deshalb singt ihr nicht das Polenmädchenlied. Wer weiß, was euch sonst noch blüht.